gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittker und Roland Spiegel. Weiter geht es jetzt mit Sarah Vaughan, und zwar mit dem Album Sarah Vaughan with Clifford Brown. Es gibt drei ganz große historische Sängerinnen des Jazz. Die eine ist die Swing-Sängerin Billie Holiday, die nächste ist die große, ebenfalls Swing-Sängerin Ella Fitzgerald, und die dritte in diesem Dreigestirn ist die Sängerin Sarah Vaughan. Diese Sängerin konnte mit ihrer Stimme so schöne Linien singen, dass sie sich wunderbar eingefügt hat in die Linien von Blasinstrumenten. Und wie sie zum Beispiel einen Ton ausklingen lässt, wie sie eine kleine Kette von Verzierungen an einen einzigen Ton dranhängt, das ist bei ihr immer wieder faszinierend. Und mit dem Trompeter Clifford Brown, der ein ganz großes Talent seiner Zeit war, ist Sarah Vaughan hier auf diesem Album zu hören. Und es sind Aufnahmen von einer Schönheit, die einen immer noch zu Tränen rühren kann. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, heute bei Radio Marabu. From May to December, but the days grow short when you reach September. Turns the leaves to flame. One hasn't got time for the waiting game. Precious few, September, November, and these few precious I'll spend with you. These golden days I'll spend with you. Thank you. Of the Morning. Was für ein schöner Titel. So heißt ein Album von Frank Sinatra. Er sang auf diesem Album hauptsächlich melancholische Stücke, weil er eine Trennung verarbeiten musste, und er tat das musikalisch sehr geschmackvoll. Dieses Album ist auch eines der ersten sogenannten Konzeptalben der Musikgeschichte, denn alle Stücke haben eine ganz einheitliche Ästhetik. Letzten Endes handeln alle von derselben Traurigkeit, und letzten Endes sind auch alle wunderschön. Wenn man mit Frank Sinatra sich so richtig in ein melancholisches Bett fallen lassen möchte, dann muss man dieses Album sich dringend beschaffen und es anhören. Und außerdem ist Frank Sinatra einer der besten Sänger der Jazzgeschichte gewesen. Wie er zum Beispiel Melodien phrasierte, wie er Töne anschliff, das ist immer noch hochgradig faszinierend. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, erschienen in Emmons Verlag, heute bei Radio Marabu. Just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood, indigo, I could lay me down and die. You ain't been blue. No, no, no, no, no, no, no, no, no. never been blue till you've had that mood indigo, that feeling that goes stealing down, way down to my shoes, while I just sit around and sigh. Go long blue. Es gibt Musik, die nennt man cool, und doch klingt sie wärmer als fast jede andere. Das ist der Fall bei den beiden Saxophonisten Lee Konitz und Warren Marsh. Eine Platte von beiden heißt einfach nur Lee Konitz with Warren Marsh, und da hört man das Altsaxophon des einen, das sich sozusagen umrankt mit den Tönen des Tenorsaxophons des anderen. Und das ist eine Musik, die sehr, sehr stilvoll ist, die auch auf unterschwellige Art sehr komplex ist. Stücke mit sehr schönen Stimmführungen, sehr weich gespielt alles. Diese Musik nennt man, weil sie irgendwie abgeklärt ist, Cool Jazz, aber sie klingt, wie ich vorhin schon andeutete, wärmer als die meiste andere. Eine versteckt knifflige Musik von betörender sinnlicher Schönheit. Das Werk zweier großer Stilisten, die nie langweilig werden. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, erschienen im Emmons Verlag, heute bei Radio Marabu. Thank you. Selbst für Götter gibt es ein Ablaufdatum. Das musste auch Duke Ellington, der große Swing-Bandleader, feststellen, als seine Musik auf einmal nicht mehr so großen Anklang fand. Musiker verließen ihn, er musste sein Ensemble kürzen. Doch es kam der Tag, Mitte der 50er Jahre, als Ellington zu einem großen Comeback ansetzte, und zwar beim Newport Jazz Festival, zu dem er eingeladen war. Das Live-Konzert Ellington at Newport gibt beredet Zeugnis von der großen Kraft und wie er mit Neuerung, die er aufgenommen hat in den Swing, Neuerung vom Bob oder vom Cool Jazz, seine Musik eine neue Tagesaktualität gab. Das ist Musik, die mit unglaublicher Kraft mitreißt. Wenn das Wort nicht so komisch wäre, würde ich sagen mit Schmissigkeit. Eine schöne Musik, eine klar strukturierte Musik und eine Musik mit unglaublich viel Swing. Wenn man wissen möchte, was Swing ist, dann kann man sich diese Platte anhören und man wird es wissen. Thank you. Thank you. We'll be right back. Manchmal ist es gut, etwas Verbotenes zu tun oder aber etwas zu tun, was nicht explizit erlaubt ist. Und das tat ein amerikanischer Tontechniker im Jahr 1955. Dieser Mann arbeitete für die US-Armee und für Angehörige der Armee gab damals der Pianist Errol Garner ein Konzert in einem kleinen Ort namens Carmel by the Sea. Es war aber nicht abgesprochen mit dem Management des Musikers und mit dem Musiker selber, dass da Aufnahmen entstanden. Aber hinterher hat die Managerin davon erfahren, fand diese Aufnahmen wunderbar und hat sie der Plattenfirma weitergereicht. Und deshalb gibt es die herrliche CD Concert by the Sea des Pianisten Errol Garner, der da auf dem Klavier eine musikalische Fantasie entwickelt, die es nur ganz selten gab und der an diesem Tag auch in Hochform war. Heute bei Radio Marabu. 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp. Calhoun, Denzel DeCosta Best. Errol. Errol. Errol Garner. Come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here, come here. You know something? You haven't heard Errol say one word, and he's got a great voice. I always insisted he should go on the air. Errol, say one word. It's worse than Louis Armstrong. Wenn der Mensch aufrecht gehen will, dann muss er auch eine aufrechte politische Haltung haben. Das fand zumindest der Jazzbassist Charles Mingus, einer der ganz großen Musiker der 1950er Jahre. Er hat eine Aufnahme gemacht mit dem Titel Pithecanthropus erectus und hat sie gewidmet dem ersten Menschen, der aufrecht gehen konnte. Und das hatte natürlich eine politische Implikation, denn Charles Mingus wollte damit eine Welt thematisieren, in der Afroamerikaner von anderen, die sich besser fühlten als sie, ständig unterdrückt wurden. Pithecanthropus erectus, sehr spannende, kraftvolle, mitreißende Musik zu einem Thema, das wahrscheinlich immer aktuell bleiben wird. Thank you. Thank you.

yet when that tune clutches my heart, and there we are swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin. They begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you, till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning. Der vielleicht nächstgrößte Bandleader des Swings neben Duke Ellington war Count Basie. Der Pianist schaffte es, nahezu ununterbrochen von den 40er Jahren bis in die 60er Jahre hinein ein Big Band Ensemble zu leiten. Er galt als uneitler Musiker, der sich als Pianist zurücknahm und die einzelnen Musiker seiner Big Band glänzen ließ. Es war eine unglaublich dynamische und schwungvolle Musik, die seine Band spielte, und der Zuspruch des Publikums war enorm. Wir haben die Einspielung April in Paris für unser Buch gewählt. Manchmal machte dieser Musiker nur Pling, Pling, Pling mit dem Klavier und man war fasziniert, denn man kann auch ganz einfache Töne so setzen, dass sie genau an der richtigen Stelle sind und beim Hörer eine ganze Welt erstehen lassen. Und dann noch dazu mit dem Big Band Sound des Orchesters von Count Basie. Das ist einfach wunderschön. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, auf Radio Marabout.